liegt auf dem Dach, ein mittlerer Wind wird das Haus nicht wegtragen. Im Hofe die Schockel der Kinder sind Pfähle eingeschlagen. Die Post kommt zweimal hin, wo die Briefe willkommen werden. Vier Türen, ein Auszug.